In den folgenden 100 Minuten bringen wir das Hörspiel Der Prozess um des Esels Schatten von Friedrich Dürrenmatt. Der Autor, 1921 geboren, schrieb Romane, Essays, zahlreiche Theaterstücke und Hörspiele. Für Die Panne, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks, erhielt Dürrenmatt 1957 den begehrten Hörspielpreis der Kriegsblinden. Dürrenmatt starb im Dezember 1990, kurz vor seinem 70. Geburtstag. Der Prozess um des Esels Schatten entstand nach einem Manuskript, mit dem Dürrenmatt 1951 beim Schweizer Rundfunk als Hörspielautor debütierte. Die Geschichte entstammt dem vierten Buch des satirischen Romans »Die Abderiten« von Christoph Martin Wieland aus dem Jahr 1774. Dürrenmatt demonstriert anhand eines ursprünglich belanglosen Gerichtsprozesses, der sich bald zu einem Politikum entwickelt, welch absurde Folgen die schiere Bereicherungsgier haben kann. Ich bin Struthion, der Zahnarzt. Mit mir fängt dieser verfluchte Fall an. Er hat mich vollkommen ruiniert. Vollkommen, sage ich. Haus, Praxis, Ehe, Vermögen, alles. Dabei bin ich unschuldig. Vollkommen unschuldig. Ich habe nur einen Fehler begangen, das gebe ich ohne weiteres zu. Ich bin in Megara geboren und in dieses lausige, thrazische Nest Abdera ausgewandert. Wer geht schon nach Abdera, fragen Sie mich. Ich mich auch. Abdera ist eine Katastrophe. 10.000 Einwohner, na schweigen wir von ihnen. 1.000 schlecht gebaute Lehmhäuser, jetzt sind ja die meisten abgebrannt, schmutzige Gassen, in der Umgebung nichts als Simpfe mit nichts als Freschen, da reden wir nicht mehr davon, mir ist schon ganz schwindlig vor Freschen. Kurz gesagt, alles tiefste Provinz. Tempel gibt es zwei. In einem verehrt man die Latona, eine Göttin, die einst Bauern in Fresche verwandelte. Und im anderen den Jason, irgend so einen Halbgott, der zwei mächtige Stiere getötet haben soll. Auch das ist typisch. Und hier bin ich Zahnarzt. Aber ich will gar nicht mehr davon reden. Ich will davon reden, wie ich eines Morgens, es war vorigen Sommer, dringend nach Gerania gehen musste. 3 Tagreisen von hier. Dem Direktor der dortigen Sklavenimportgesellschaft schmerzte der linke obere Weisheitszahn. Ich verfluche seit den Weisheitszähne. Ich mache mich also auf den Weg. Vorher hatte ich nichts genossen als etwas kalten Truthahn und ein Ei. Noch ein Glas Roten, das gebe ich zu. Meine Eselin, die ich sonst zu reiten pflegte, hat ihr am Vorabend ein Füllen geworfen. Ich gehe deshalb früh am Morgen auf den Marktplatz, der wie immer von Bettlern, Ausrufern und Verkäufern wimmelt, zu einem Eseltreiber, um mir einen Esel zu mieten. Ein Almosen, Herr Studio, ein kleines, sauberes Almosen. Die ersten Flaumen. Die Athenerland in Sizilien. Endung im Peloponnesischen Krieg. Die Athenerland in Sizilien. Auf dem Marktplatz angelangt kam der Herr Zahnarzt Struthion zu mir, dem Eseltreiber Antrax. Auch mir wirft man jetzt vor, ich sei schuld an dem Brand. So ein Blödsinn. Ausgerechnet ich, der Patriot, der immer sagte, nichts über Abdera, nichts über Thrazien. Natürlich war er mir nicht sympathisch, dieser Zahnzieher, wie er quer über den Marktplatz auf mich zukam wie ein rollendes Fass. Und kein Wunder, schließlich stammt er aus Megara. Da haben sie ja die Plattfüße erfunden. Haben Sie schon mal einen aus Megara gesehen, der Ihnen sympathisch war? Na also, ich auch nicht. Nach Wein hat er auch gestunken. Und nicht nur nach einem Glas roten, sondern nach einer Flasche. Das konnte ich ganz deutlich an seinem Atem feststellen. Was das einem als Proletarier für einen Eindruck macht, wenn man wie ich nichts als Hirsebrei mit Knoblauch zu essen kriegt. Das ganze Jahr, können Sie sich denken. Dabei hat man diesen Zahnarzt aus Griechenland noch nie in einem Tempel gesehen. Ein ganz stockfinsterer Atheist. Sogar eine Badewanne soll er bei sich zu Hause haben. Dieser Heide, Ich miete mir also vom Treiber Antrax einen Esel, um Popopolis zu erreichen, die erste Station auf dem Wege nach Gerania. Einen nicht schlechten Esel, muss ich sagen, nicht ungepflegt und gut gestriegelt. Ich sitze also auf, der Eseltreiber hinterher. Es geht durch die schmutzigen Gassen am Ratshaus vorbei, am Theater vorbei, an der Sporthalle vorbei, durch das untere Burgtor hindurch und durch das obere wieder hinaus. Und schon sind wir in den Sümpfen. Da trotte ich neben den beiden, neben dem Esel und neben dem Zahnarzt, der auf dem Esel sitzt. Ich gehe zu Fuß, wie immer. Die heiligen Frösche quaken, auch wie immer. Ich verbeuge mich gegen den Osten, gegen den Westen, gegen Norden und Süden. Der Zahnarzt verzieht keine Miene. So ein Atheist, so ein Heide. Wir verlassen die heiligen Sümpfe und erreichen die große Ebene. Verflucht, diese enorme Hitze. Die Ebene zwischen Abdera und Gerania ist geradezu berühmt in dieser Hinsicht. Das Volk nennt sie ja auch die Hitzschlagebene. Und ich reite, reite, reite. Manchmal steht der Esel still, dann geht er weiter, dann steht er wieder still. Und hinter uns der Eseltreiber stinkend von Knoblauch. Ich reite, die Sonne steigt immer her. Ich reite, eine Stunde, kein Baum, kein Strauch, nix, nur Ebene. Nur verdorrtes Gras und Grillen, Schwärme von Grillen. So eine Ebene ist nur in Thracien möglich. Es wird mir ganz schwindlig, die Sonne ein feiersprühendes Rad über Esel und Mensch. Endlich wird mir die Sache zu dumm. Ich steige vom Esel und setze mich in dessen Schatten. Da glotzt mich der Kerl von einem Eseltreiber an, und was jetzt geschieht, hätte ich nie für möglich gehalten. Ich traue meinen Ohren nicht. Nun, Herr, was macht ihr da? Was soll das? Was geht es dich an, Kerl? Ich setze mich ein wenig in den Schatten deines Esels. Die Sonne scheint, dass ich ganz ohnmächtig werde. Nee, mein guter Herr, so haben wir nicht gehandelt. Ich vermietete euch den Esel, aber vom Schatten haben wir kein Wort gesprochen. Bist du verrückt, Kerl? Der Schatten geht mit dem Esel, das versteht sich. Ich habe beide gemietet, als ich den Esel mietete. Bei den heiligen Fröschen? Das versteht sich nicht. Eines ist der Esel und das andere sein Schatten. Ihr habt mir den Esel um 10 Kupfermünzen abgemietet. Hättet ihr den Schatten auch dazu mieten wollen, so hättet ihr es sagen müssen. Mit einem Wort, Herr, steht auf und setzt eure Reise fort. Oder bezahlt mir für den Schatten, was billig ist. Was? Ich habe für den Esel bezahlt und soll jetzt auch noch für seinen Schatten zahlen? Nenne mich selbst einen dreifachen Esel, wenn ich das tue. Der Esel ist für diesen ganzen Tag mein und ich will mich in seinen Schatten setzen, so oft mir's beliebt, und darin sitzen bleiben, solang mir's beliebt. Darauf kannst du dich verlassen. Ist das im Ernst eurer Meinung? In ganzem Ernst. So kommt der Herr nur gleich wieder nach Abdera zurück vor den Stadtrichter. Da wollen wir sehen, wer von uns beiden recht behalten wird. So wahr die heiligen Frösche mir und meinem Esel gnädig sind, ich will sehen, wer mir den Schatten meines Esels wieder meinen Willen abtrotzen soll. Was konnte ich da machen? Dazu also bin ich nach Abdera ausgewandert. Das kann mir wirklich nur in Thracien passieren. Zuerst hatte ich große Lust, den Eseltreiber durchzupriegeln. Doch habe ich mir dann den Mann besehen, 1,90 Meter und 2-mal breiter als sein Esel. Da blieb mir also nichts anderes übrig, als den Weisheitszahn im Stich zu lassen und nach Abdera zurückzukehren zum Stadtrichter Philippides. Na schön, da kamen die beiden also zu mir, dem Stadtrichter Philippides. Ich sitze im Gerichtsgebäude, so gegen 11, und höre sie schon von weitem schreien. Ausbeuter! Sie wollen mich, armen Kerl, bis zum Hemd ausplündern! Na, denke ich, schreit nur. Dafür bin ich ja Stadtrichter, schon seit 20 Jahren. Na, denke ich, lassen wir die beiden nur hereinkommen. Wenn keine Advokaten herumschleichen, gibt es bei mir einen guten Frieden. Ich bin überhaupt immer für den Frieden. Dazu bin ich da, dass ich für den Frieden bin. Noch jeder, den ich so schreien hörte, schien mir recht zu haben. Kommt ein Reicher zu mir mit einem Dieb, höre ich zuerst dem Reichen zu. Natürlich. Der Reiche hat recht. Was man besitzt, besitzt man. Man soll nicht stehlen. Dann höre ich den Dieb. Na, denke ich, auch er hat recht. Denn man soll nicht hungern. Der Mensch hat Brot nötig. So gibt es ein Recht des Reichen und ein Recht des Armen. Soll ich da Partei ergreifen? Darum bin ich für den Frieden, damit jeder sein Recht habe. Das sage ich, der Stadtrichter von Abdera. Frieden müssen alle haben. Ohne Frieden geht es nicht. Na, denke ich, da kommen die beiden Schreihälse schon. Es ist der Zahnarzt Strudion und der Eseltreiber Anthrax. Ich kenne sie alle beide. In Abdera kennt jeder jeden. Ich schaue zuerst den Zahnarzt an und dann den Eseltreiber. Dann noch einmal den Eseltreiber und dann wieder den Zahnarzt. Wer von euch beiden ist eigentlich der Kläger, frage ich. Ich klage gegen den Eseltreiber, dass er unseren Kontrakt gebrochen hat. Und ich klage gegen den Zahnarzt, dass er sich in den Besitz eines Schattens setzen will, den er nicht gemietet hat. Da haben wir also zwei Kläger. Und wo ist der Beklagte? Ein kurioser Handel. Na, erzählt mir die Sache noch einmal mit allen Umständen, aber einen nach dem anderen, denn es ist unmöglich, klug daraus zu werden, wenn beide zugleich schreien. Hochgeachteter Herr Stadtrichter, ich, der Zahnarzt Strution, habe diesem Eseltreiber den Gebrauch des Esels auf einen Tag abgemietet. Es ist wahr, über dem Schatten des Esels haben wir nichts abgemacht. Aber wer hat auch jemals gehört, dass bei solcher Miete eine Klausel wegen eines Schattens wäre eingeschaltet worden? Es ist ja beim Herkules nicht der erste Esel, der zu Abdera vermietet wird. Da hat der Zahnarzt recht. Der Esel und sein Schatten gehen miteinander, Herr Stadtrichter. Und warum sollte der, der den Esel gemietet hat, nicht auch das Anrecht auf seinen Schatten haben? Wahr. Und du, Eseltreiber, was hast du vorzubringen? Gestrenger Herr, ich bin nur ein gemeiner Mann, aber das geben mir meine fünf Sinne ein, dass ich nicht schuldig bin, meinen Esel umsonst in der Sonne stehen zu lassen, damit sich ein anderer in seinen Schatten setze. Ich habe dem Herrn den Esel vermietet und er hat mir die Hälfte vorausgezahlt. Das gestehe ich. Aber ein anderes ist der Esel und ein anderes sein Schatten. Auch wahr. Will er den Schatten haben, so mag er halb so viel bezahlen als für den Esel selbst, denn ich verlange nichts, als was billig ist. Und ich bitte, mir zu meinem Recht zu verhelfen. Das Beste, was ihr tun könnt, ist, euch in Güte miteinander abzufinden. Ihr, ehrlicher Anthrax, lasst immerhin des Esels Schatten, weil's doch nur ein Schatten ist, mit der Miete gehen. Und ihr, Herr Strudion, gebt ihm 3 Kupfermünzen dafür. So können beide Teile zufrieden sein. Der Friede ist immer das Beste. Ich gebe diesem verlausten Eseltreiber nicht eine Kupfermünze. Ich will mein Recht und ich das meine. Na, denke ich, da schreien sie wieder und lasse sie schreien. Man soll sich nicht in Dinge einmischen, die sich von selbst erledigen. Ich wische mir den Schweiß ab, sie schreien weiter. Ich schneuze, sie schreien weiter. Ja, plötzlich klappen sie ihre Mäuler zu, beide zugleich. Totenstille. Wo ist denn der Esel, frage ich. Auf der Gasse, vor der Tür, gestrenger Herr. Ich lasse ihn hereinführen, den Esel. Na, komm da. Ein graues, trauriges, schwerfälliges Vieh bleibt stehen, stellt die Ohren, iaht, schaut erst den Eseltreiber, dann den Zahnarzt, endlich mich an, schüttelt den Kopf, lässt ihn resigniert sinken. Na, denke ich, dich kann ich begreifen. Die menschliche Dummheit ist zum Weinen. Jetzt fängt der Eseltreiber wieder zu schreien an. Da seht ihr nun selbst, gnädiger Herr Stadtrichter, ob der Schatten eines so schönen, stattlichen Esels nicht seine 5 Kupfermünzen unter Brüdern wert ist. Zumal an einem so heißen Tag wie der heutige. Du bestehst also darauf, für den Schatten 5 Kupfermünzen zu bekommen. Bei den heiligen Fröschen, da gibt's kein Zurück. Da kenne ich keine Flausen. Gut, Eseltreiber, dann muss ich einen Gerichtstag ansetzen. Führ den Esel in den Hof, Gerichtsdiener. Er bleibt bis zur Entscheidung des Gerichts bei uns interniert. Gestrenger Herr, das könnt ihr nicht tun. Es geht nicht anders. Die Gerechtigkeit ist streng. Der Esel ist das Objekt eines Rechtshandels und muss hier bleiben. Ich lebe doch vom Esel. Siehst du, Eseltreiber, das kommt, weil man den Frieden nicht will. Und der Friede ist doch das Wichtigste. Wenn Krieg ist, mit den Mazedonen, kannst du deinen Beruf auch nicht ausüben. Du musst den Esel der Armee abliefern. Und wenn du einen Prozess willst, musst du ihn dem Gericht abliefern. Gibst du jetzt nach, Andrax? Ja, ich... Na, Zahnarzt Struthion, ihr zahlt dem Eseltreiber 4 Kupfermünzen, um euren guten Willen zu beweisen. Und du, Eseltreiber Andrax, nimmst sie an. Dann setzt eure Reise nach Gerania schleunigst fort. Der arme Kerl kommt sonst um vor Zahnschmerzen. Ich weiß nicht, Herr Stadtrichter. Na, denke ich, die habe ich bald weich. Ich dränge weiter, rede Ihnen zu. Einen guten Grund und den anderen bringe ich Ihnen vor. Schon wollen Sie nachgeben, kratzen sich hinter den Ohren. Da kommen leider die Advokaten für Signatus und Polyphonus vorbei. 2 Geiern, nicht unähnlich, in ihren gelben Mänteln und mit ihren langen Hälsen. Haben Sie das gehört? Da kamen leider für Signatus und Polyphonus vorbei die Advokaten. Leider, das ist das Wort, das zu brauchen man nötig findet. Nun, ich will hier meinen Kollegen Polyphonus nicht in Schutz nehmen. Es ist mir unverständlich, wie man sich als Mitglied der Juristenkammer Abderas auf die Seite des Eseltreibers stellen kann. Es ist mir unverständlich, sage ich. Aber mich des Zahnarztes Struthion anzunehmen, war nun doch wohl meine heiligste Pflicht. Um was ging es denn im Grunde in diesem Prozess, der nun auf eine so fürchterliche Weise ein Ende nahm? Es ging um eine saubere Rechtsprechung und um nichts anderes. Man wirft mir vor, ich hätte aus Geldgier den Prozess betrieben. Geht es ums Geld, wenn es um das Recht selber geht? Nein, dieser Prozess ging gegen die ewige Arroganz, die immer wieder versucht, das klar definierte Recht zu umgehen und einen Zustand der Rechtslosigkeit für ihre dunklen Ziele zu erreichen. Es ging in diesem Prozess, daran hat Physignatus recht, um die Justiz selbst. Aber nun muss ich, Polyphonus, doch fragen, was ist denn das Recht? Gewiss, Physignatus hat in Athen studiert, in Syrakus, in Mykene und ich nur in Pella, zugegeben. Aber dennoch, ist das Recht nicht so sehr Wissen als vielmehr ein lebendiges Gefühl? Ich weiß, man hat mir alle möglichen Beweggründe zugeschrieben, um meinen Einstand für den Eseltreiber Andrax in den Schmutz zu ziehen. Ein bekannter Publizist schrieb sogar, ich hätte einen Seitenblick auf den Esel geworfen, der mir ein hübsches, wohlgenährtes Tier zu sein schien. Seine gemeine Verleumdung. Denn was ist der eigentliche wahre Grund? Nichts anderes als die Tatsache, dass aus dem Volke selbst, aus seiner Mitte, aus dem Munde eines seiner Geringsten, ein neuer Rechtsgrundsatz entstieg, aus der Not, aus dem Schmutz, aus dem Elend heraus. Ein neuer Rechtsgrundsatz, sage ich, denn warum sollen alle diese Unbemittelten nicht das Recht auf ihren Schatten haben? Sollen wir diese Stimme nicht frei von allen Vorurteilen als das zu vernehmen suchen, was sie ist? Als die Stimme des Rechtes selbst. Und so ließ ich denn den Esel, dem Verlangen des Stadtrichters Philippides gemäß, im Gerichtsgebäude einstellen und ging mit Andrax hinaus auf den Marktplatz in die immer noch heiße Sonne. Aprikosen, frische Aprikosen, die ersten Aprikosen. Die Athener, Klavier und Admiral Alkibiades an, Inflation im Peloponnesischen Krieg. Kopf hoch, Eseltreiber Andrax. Dein Esel ist zwar interniert, aber alles in allem wirst du mit diesem Prozess 12 Drachmen verdienen. 12 Drachmen? Bei dem Fröschen, Herr Polyphonus. 12 Drachmen. Mich trifft der Schlag. 12 Drachmen. 12 Drachmen. Ich kann mir 3 neue Esel damit anschaffen. Gute mazedonische Tiere. Ich werde der erste und schnellste Eseltreiber in Abdera. Es wird nicht leicht sein, den Prozess zu gewinnen, Eseltreiber Andrax. Ich muss darauf bestehen, dass du in diesem Punkt klar siehst. Es kommt nicht nur auf mich an. Vor allem ist es wichtig, dass du ein sauberes, ehrbares Leben führst, Eseltreiber. Die Augen der Stadt sind jetzt auf dich gerichtet. Man sagt zum Beispiel von dir, Du seist hin und wieder betrunken. Aber Herr Polifono... Gestern sah ich dich über die Jasonstraße torkeln, gerade aus der Schenke des Leonidas. Ein Pflaumenschnäpschen, lieber Herr. Hin und wieder ein Pflaumenschnäpschen. Das hat aufzuhören. Strengste Enthaltsamkeit. Auch deine Frau zu prügeln hat nicht mehr stattzufinden. So können wir den Frauenverein für uns gewinnen. Lieber Herr Polifono... Keine Widerrede. Es gilt jetzt, den Glauben an das Volk zu wecken. Du bist jetzt das Volk. Ein bloßer Eselschatten genügt nicht. Da kümmert sich keine Seele darum. Ich bin doch nur einer, Herr Polyphonus. Das Volk ist gleich eine ganze Menge. Du bist der, auf den es ankommt. Ein General ist auch nicht die Armee, aber er ist der Wichtigste. Ohne ihn geht der Krieg todsicher verloren. So ein General bist du jetzt. Eseltreiber Anthrax, ein General der Tugend, ein General der guten Ehe, ein General der Abstinenz. Mein Honorar beträgt 4 Drachmen, laut den Statuten der Juristenkammer Honorar für Minderbemittelte. Es ist innerhalb der nächsten 3 Tage zu bezahlen. 4 Drachmen, Herr Polyphonus? Bei den Fröschen, da kann ich mir ja nur 2 Esel kaufen. Du verdienst schließlich 12 Drachmen im Ganzen. Ich kann im Punkte der Honorierung leider keine Ausnahme machen. Ich muss mich da streng an die Vorschriften halten. Kopf hoch, Anthrax! Ich muss nun in die Apollogasse einbiegen zum Rentnerfahren. Unterdessen, während mein Kollege Polyphonus mit dem Eseltreiber den Marktplatz überquert, gehe ich mit dem Zahnarzt Rudion durch die Demokritstraße gegen das Villenviertel. Es ist wirklich fürchterlich heiß. Wir gehen deshalb auf der Schattenseite der Straße. Nun, sage ich, Herr Rudion, am Prozess werden Sie nichts zu gewinnen haben. 4 Drachmen, alles in allem. Es geht mir um das Recht, Herr Physignatus. Wie viel beträgt Ihr Honorar? 40 Drachmen. Hm. Laut Statuten der Juristenkammer für die 1. Steuerklasse, Herr Strudion. Ein Vorschuss von 20 Drachmen ist innerhalb der nächsten 3 Tage zu leisten. Hm, hm, hm, hm. Die Reise nach Gerania kommt teuer. Aber Sie werden Ihr Honorar und den Vorschuss erhalten, Herr Physignatus. Für das Prinzipielle ist kein Opfer zu hoch. Ich bin Wissenschaftler und wie mir einst mein Lehrer Pythagoras sagte... So, ein Wissenschaftler nennt sich dieser schmierige Zahnarzt. Ein schöner Wissenschaftler, der nicht einmal mehr an die Frösche glaubt. Und dabei kann jeder sie hören. Verschwinde er in seinem Villenviertel, ich meinerseits biege in die Jasonstraße ein. 12 Drachmen weniger 4 Drachmen macht 8 Drachmen. Sind 2 Esel. Ein gutes Geschäft. Ein schönes Geschäft. Ah, da steht der Leonidas vor der Tür seiner Schenke. Rein zu den Pflaumenschnäpschen. Es sieht mich ja kein Mensch. Nein, nein, nein, nein, nein. Halte dich gerade, Anthrax. Geh nicht in die Schenke. Guck nicht einmal hin. Nicht in die Schenke, nicht in die Schenke. 8 Drachmen verdienen. Guten Eindruck machen. Seriösen Gesichtsausdruck. Oh. Nicht schnalzen. Bin doch jetzt ein Generalfeldmarschall der Tugenden. Da kommt mein Keller. Natürlich. Wieder nasse Wäsche. Direkt vor dem Eingang. Beherrsche dich, Anthrax. Da ist mein Weib. Nicht prügeln, freundliches Gesicht machen. Von jetzt ab wird Musterehe geführt, dass sich die Balken biegen. Denk an die 8 Drachmen, an die 2 Esel aus Mazedonien. Grüß dich 1000 Mal, Krobüle, mein Weib. Der Hirsebrei ist fertig, Mann, und der Knoblauch auch. Wo hast du deinen Esel? Eingestellt, Frau. Eingestellt. Bald wirst du nicht mehr fragen, wo ist dein Esel? Du wirst fragen, wo sind deine 3 Esel, der alte und die 2 mazedonischen. Es gilt, ein Geschäft zu machen, Frau. 8 Drachmen. 8 Drachmen? Da erstaunst du, Alter. Du bist ja betrunken. Nein, nein, nein. Ich bin nicht betrunken. Und prügle dich auch nicht. Ich bin tugendhaft geworden. Frau, denn ich bin jetzt das Volk. Einen Kuss auf deine Backe, geliebte Hexe. Die Betten heraus, Frau, und die Möbel, sie sind aus Kirschbaum. Wir müssen sie zur Pfandlei bringen. Hä? Was, hä? 4 Drachmen als Honorar für den Advokaten Polyphonus. Krobüle, angetraute Pestbeule. Ich verdiene 8, er 4, macht zusammen 12 Drachmen. Und für was, Alte? Da kommst du nie darauf. Für einen lumpigen Schatten. Für den Schatten von meinem braven Esel. Bei den heiligen Göttern, jetzt ist mein Mann verrückt geworden. Der Zahnarzt ist verrückt geworden, Frau, der sich in den prächtigen Schatten meines gesunden Esels setzen wollte. Ohne zu zahlen. In der prallen Sonne. Sind das solide Geschäftsmethoden in Abdera? So kommt man mir nicht. Mir, dem Volk. Jetzt gibt es eben einen Prozess, dass sich die Götter verkriechen. Die Betten heraus, es ist Sommer, da können wir gut auf dem Fußboden schlafen. Da stehe ich, armes Weib, Krobüle, Tochter des Schuhmachers Anomalos und der Hebamme Hebe, vor meinem Topf weichgekochter Hirse und höre mir die Unglücksgeschichte an, die mir mein Mann, der Eseltreiber Anthrax, Sohn des Sklaven Hyde und der Kuhmagd Persephone da erzählt. Von diesem Mann ließ ich mich zur Ehe beschwatzen. Und dabei hatte doch der Berufsboxer Ketos einen Blick auf mich geworfen. Da verkauft er nun unsere Möbel und unsere Betten und lässt den Esel beim Gericht, sein einziger Verdienst. Ein Eseltreiber, der mit einem Zahnarzt einen Prozess führt. Aussichtslos. Der ist mit einem Advokat allein nie zu gewinnen. Ein Eseltreiber bleibt ein Eseltreiber, da kann der beste Fürsprecher nichts machen. Ich kenne die Welt. Und die Tugend schafft es auch nicht. Ich kenne die Tugend. Die hält nie lange, wenn man kein Geld hat. Bei mir nicht und bei Anthrax nicht. Da muss man schon was Höheres dafür interessieren. Was Geistiges. So eine richtige Portion Religion. Einen soliden Priester. Wir gehören doch zum Tempelbezirk der Latona. Die muss her. Mitsamt ihren Fröschen. Ich kenne mich in den Priestern aus. Meine Mutter war doch mit einem beinahe verheiratet. Je höher man greift, desto besser. Mann, sage ich, Anthrax, wir müssen den Oberpriester Strobylus persönlich dafür interessieren. Sonst bleiben deine Esel da, wo sie jetzt sind. In deinem Hirn. Du bist nicht gescheit, Krobüle. Wie willst du das machen? Ein Oberpriester. Hat sich noch nie für die Sorgen eines Eseltreibers interessiert. Ganz einfach. Meine Freundin Pelias, die Putzmacherin, kennt einen Helm Schmidt namens Mastax, der sie heiraten will, aber sie will nicht von wegen dem Gastwirt Kolon, der ihr so zuredet, weil seine Frau gestorben ist. Aber der Mastax hat einen Bruder. Der ist ein Kapitän und mit der Iris verlobt. Du kennst sie doch, die dicke Blonde. Die Iris geht mich nichts an. Dummkopf. Sie ist doch Köchin bei der Tänzerin Telesia. Was zum Teufel hat die Tänzerin Telesia mit meinem Prozess zu tun? Mann, hast du denn keinen Verstand? Die Tänzerin geht doch oft in der Nacht zum Oberpriester Strobylus, um ihm vorzutanzen. Das weiß doch jedes Kind. Beleidige den Oberpriester der Frösche nicht, Weib. Er ist ein Heiliger. An die Religion lasse ich nichts kommen. Ich bin ein frommer Mann. Natürlich ist er ein Heiliger, aber Heilige sind auch Menschen. Außerdem tanzt ihm die Telesia ja nicht einmal eigentlich vor. Sie steht nur so als Statue da und macht die Bildsäulen der Artemis und der Aphrodite nach, die in den Tempeln stehen. Ach so. Ja, das ist etwas ganz anderes. Das sind mehr naturwissenschaftliche Studien. Ja, oder wie man so sagt. Aber was soll das alles? Ganz einfach. Ich rede mit der Putzmacherin. Die mit dem Helmschmidt, der mit der Iris, die mit der Tänzerin und die mit dem Oberpriester. Das müssen wir tun, Anthrax. Denn ich kenne die Frau vom Zahnarzt Trution. Ich habe mal bei ihr gewaschen. Die wird zu allen Richtern gehen und du hast das Nachsehen, wenn wir nicht vorsorgen. Der Oberpriester ist richtig. Der wird dir zu deinen 8 Drachmen verhelfen. Ich kenne die Religion. Wir wohnen doch schließlich im Tempelbezirk der Latona. 8 Drachmen? Alte, wenn das möglich wäre. Das war schwer, aber endlich ist der Mann überzeugt. Ich gebe die Betten heraus und die Möbel und am Samstag mache ich mich auf den Weg zur Putzmacherin Pelias. Sie wohnt im Burgviertel, oben in Kolons Schenke. Überall stehen Weiber vor den Türen und wischen mit ihren Besen. Die Männer sind in den Wirtshäusern, wie immer. Die Türe von Pelias Wohnung ist unverschlossen. Ich trete ein. Die Putzmacherin umarmt mich. Nimm Platz, sagt sie. Pelias, sage ich. Willst du nun den Mastax heiraten oder den fetten Kolon da unten, den Gastwirt? Ich weiß nicht, Grobüle. Ich weiß es wirklich nicht. Ich schwanke ganz furchtbar hin und her. Nimm den Mastax. Dem Kolon ist schon die fünfte Frau gestorben. Immer in seiner Schenke und jeden Tag einen Haufen Prügel, das hat noch jede gehabt. Mastax prügelt auch. Natürlich, das tut jeder Mann, wenn er gesund ist. Nur Frauen, die Geld haben, werden nicht geprügelt, weil das in ihrem Ehevertrag steht. Aber Mastax prügelt viel fortschrittlicher als Kolon. Nur zweimal in der Woche. Das ist ein ungeheurer Fortschritt, sage ich dir. Das ist direkt schon etwas wie Zivilisation. Meinst du? Ich habe jetzt immer geglaubt, Zivilisation sei der Name für die neue Haarfrisur, die sie in Griechenland tragen. Mein Mann ist ja auch nicht schlecht, aber stockkonservativ. Jeden zweiten Tag eine Tracht Prügel und jeden dritten des Monats zwei. Das steht so im 100-jährigen Kalender. Ach, damit den Bauern das Vieh gut gerät. Und wir müssen doch einen Esel haben. Aber jetzt ist er plötzlich ganz anders geworden. Seit Montag überhaupt keine Prügel. Allerdings ist auch der Esel nicht mehr im Haus. Antrax ist jetzt für die Tugend, weil er jetzt mit dem Zahnarzt Strution prozessiert. Da höre ich nun die Putzmacherin Pelayas. Zu meinem Erstaunen die verrückte Geschichte vom Esel und seinem Schatten. Verstehe ich nicht. Ist mir viel zu hoch. Aber wenn die Krobüle plötzlich keine Prügel mehr kriegt, muss schon etwas Moralisches dran sein. Sie will jetzt natürlich, dass ich mit dem Mastax rede, von wegen seinem Bruder. Ich glaube doch, dass ich den Helmschmied nehme. Die Krobüle hat recht. Jetzt, wo er vielleicht den Auftrag bekommt. Ich warte also bis Sonntag. Da ist er. Der Sonntag nämlich. Einer wie alle Sonntage in unserer Stadt sind. Am Morgen geht man zu Abdera in die Predigt, die Reichen in den Jason-Tempel zu Agathyrsus, die Armen mehr zu Strobylus in den Laton-Tempel, weil der Strobylus viel spannendere Geschichten erzählt von Göttern und Fröschen, ja sogar manchmal gegen die Reichen wettert. Das tut einem dann gut. Dann isst man einen Braten. Am Nachmittag kommt nachher um zwei der Mastax die Treppe herauf. Sonntagnachmittag um 2. Komm herein, Mastax. Hey, du, willst du mich jetzt heiraten? Ich habe den Auftrag gekriegt. 2000 Helme für einen Barbarenstamm jenseits der Donau. Oh. Guten nennen sie sich. Vorne am Helm muss ein Adler sein, links eine Göttin mit einer Ähre, rechts ein Gott mit einem Hammer und hinten ein Berg, auf dem eine Gemse herumklettert und oben zwei richtige Kuhhörner. Alles ganz naturalistisch, kommt viel teurer als die stilisierten griechischen Helme. Auch die Kopfform ist 3 Nummern größer. So ein gotischer Helm wiegt 24 Pfund. Nein. Ja, ein Bombengeschäft. Ich werde noch ein reicher Mann oder wenigstens guter Mittelstand. Die Goten wollen mich an die ganze Rasse weiterempfehlen, die noch viel größer sein soll als die griechische oder die thracische. Wirst du mich auch nicht prügeln? Was, ich dich prügeln? Keinem Käfer kann ich was zuleide tun. Ich mit meinem friedlichen Handwerk. Nie, Pelayas, nie. Und wenn ich mich mal so aus Versehen an dir vergreife, wenn eine Wut über mich kommt, so wirst du sehen, meine Prügel sind überhaupt keine Prügel. Heute prügelt man nicht mehr. Die Zeit ist doch jetzt modern geworden. Nicht einmal der Eseltreiber Antrax prügelt seine Frau. Der? Antrax, der Eseltreiber, der prügelt sie jeden Tag, dass man es durch die ganze Jasonstraße hört. Jetzt nicht mehr. Seit Montag, wo ihm doch die Geschichte mit des Esels Schatten und dem Zahnarzt passiert ist. Und die Pelayas fängt an zu erzählen. Tolle Geschichte, muss ich sagen, was sie da vom Antrax erzählt. So ein Trottel, da muss man ja direkt zum Oberpriester, sonst verliert er seinen Prozess todsicher. Und dem Zahnarzt soll es jetzt ruhig an den Kragen gehen. Eine halbe Drachme, hat er mir letztens gefordert, für einen wackeligen Stockzahn. Was sagt sie jetzt, die Pelayas, dieses Blitzmädel? Heiraten will sie mich, wenn ich mit meinem Bruder, dem Kapitän, spreche? Will ich? Dem Anthrax wird geholfen und die Pelaias wird geheiratet. Und nun los zum Hafen hinunter. Ich höre, mein Bruder, der Typhus, sei wieder einmal mit seinem wackeligen Segelschiff aufgetaucht. Natürlich. Er sitzt wieder in seiner Kneipe, sternhagelbesoffen. Ich höre ihn schon, seine Lieder brüllen. Von Brand bei Toll und Finsternissen, von unerhörten Güssen nach, vom Frost als weißer Nacht zerrissen, im Mastkorb von Gesichten Glas, von Sonne nackt gebrannt und krank, die hatten sie im Winter lieb. Aus Hunger, Fieber und Gestank sang alles, was noch übrig blieb. O Himmel, strahlender Azur, enormer Wind, die Segel bläht. Heda, Bruder Kapitän, Heda! Was störst du meinen Psalm? Halt's Maul, Bruder vom Land. Ich singe den großen Choral der Seeräuber. Seehäufen, Seide, schöne Steine und Gold in ihr verfaultes Holz. Sie sind auf die geraubten Weine in ihren wüsten Mägen stolz. Hör auf mit Singen, Bruder Typhus! Ich habe dir was für die Iris. Iris? Wer ist das? Nie gehört. Das ist doch deine Braut. Unsinn! Das ist doch die Clodia in Amphipolis. Ich will doch meine Braut kennen. Aber was? Du hast dich doch vor 3 Monaten mit der Iris verlobt. Du weißt doch, die blonde Dicke. Ja. Als du das letzte Mal hier warst. Ja. Ja. Jetzt erinnere ich mich. Aber die Iris war doch braun und hager. Blond, Typhus. Und dick, ich schwör dir. So, blond und dick, eigenartig. Dann muss ich sie hinsichtlich der Figur mit der Phöbin Rhodos verwechseln. Nun, so wird die braun und hager sein. Was will sie denn, die Braut? Willst du sie denn nicht besuchen? Natürlich will ich sie besuchen. Das versteht sich doch. Dann erzähl ihr doch die Geschichte vom Eseltreiber Anthrax und dem Zahnarzt Trution. Du weißt, die Iris ist doch bei der Tänzerin Telesia Einstellung. Nun, bei 3 steifen Grog erzählt mir mein Bruder Mastax die Geschichte vom Eseltreiber. Ich hör zu. Guck ihn an. Spucke aus. Schneuze die Nase, schweige. Er fragt, ob ich die Iris bitten würde, das ihrer Tänzerin zu erzählen. Ich nicke mit dem Kopf. Dann schneuze ich wieder. Fahre mit der Hand unter der Nase durch. Der Bruder geht weg. Auf Nimmerwiedersehen, Bruder Mastax, gefällt's mir auch nicht mehr. Nicht einmal richtig Schnaps hat er getrunken. Abdera ist nichts für einen Kapitän. Nichts gefällt mir in dieser Stadt. Und die Geschichte mit dem Esel ist eine dumme Geschichte. Kann nur auf dem Land passieren. Was gehen mich Zahnärzte an? Nichts. Und die Iris? Auch nichts. Blond soll sie sein und dick. Nicht mein Typ. Und meine Braut? Möglich. Einmal verliert man ja schließlich die Übersicht. Kein Weizen fällt mit milden Winden, selbst keine Schenke mit Musik. Kein Tanz mit Weibern und Absinken, kein Kartenspiel hielt sie zurück. Was kostet die Flasche Schnaps? Waren's 3, auch gut. Hier, eine spanische Goldmünze. Kauf dir eine Karte vom Schwarzen Meer. Ade, Abdera. Schwanke ein wenig, wie ich an Bord komme. Macht nichts. Auf die Kommandobrücke komme ich schon noch, wenn ich alle 4 brauche. Da stehe ich wie eine Fahne im Wind. Hinein in die Bläue der Meere, in den Gischt der Wellen, in das Rot der Korallen, in die Leere des Sternenhimmels. Die Ferne verschluckt mich wie ein gieriger Rachen. Ahoi! Die Segel gelichtet! Weg! Zu anderen Küsten, zu anderen Bräuten! Tiefes! Kapitän, Tiefes! Schiffbruch und Seenot, was klettert da auf meine Kommandobrücke, eben da ich weg will in die Adria? Oh. Ein Frauenzimmer. Blond, dick. Die hab ich schon irgendwo gesehen. Mir schimmert was. Hoffentlich ist es nur ein Delirium. Aber es ist kein Delirium. Es ist eine Braut. Der Neptuner steche mich mit seinem Dreizack. Das muss die Iris sein. Ich bin nicht schnell genug geflüchtet. Mutig, Kapitän Tiefüß, mutig. Bist schon mit Dickeren fertig geworden damals in Abessinien. Du bist in Abdera, Tiefüß. Oh, und kommst nicht zu mir. Iris. Sieh da, die Iris. Natürlich komme ich zu meiner Braut. Wollte eben kommen. Wollte mir nur noch die Sonntagsuniform anziehen. Habe Lebertran von Thule ausgeladen. Und da stinkt's ein wenig. Den ganzen Abend habe ich gewartet. Oh. Wir sind doch verlobt. Und wie, Feste. Mit einem Seemann verlobt, ist so gut wie zweimal verheiratet. Tiefes, dass ich dich wieder habe. Ja, ja. Immer dachte ich an dich, immer. Ja, ja. Und heute zog ich der Herrin sogar den Rock verkehrt an. Ja. So dachte ich an dich. Mein Tiefeschen. Sieh doch, wie der Mond über der Bucht steht. Ganz silbern. Wie eine persische Silbermünze. Und dafür kriegt man in Samos gleich ein ganzes Fass Aprikosenschnaps. Und die Sterne verschwinden in seinem milchigen Glanz. Ja. Oh, Tiefüß, ja. Millionen Funken sind über das Schwarze Meer gestreut, ja. Tanzen auf und ab. Morgen kommt die Brise. Aber du musst mich jetzt entschuldigen, ich muss jetzt fort. Fort? Leider, dringender Auftrag. Ich komme auch gleich wieder. Muss nur schnell über die Bucht nach Xantia hinüber. Das hast du das letzte Mal auch gesagt und bist nicht wiedergekommen. Habe ich? Ja. Ah, jetzt kommt mir's in den Sinn. Ich wollte kommen, aber da hatte ich beim babylonischen Konsul einen Bombenrausch. Kommt aber nicht mehr vor. Bin solide geworden. Kunststück. Bei so einer Braut. Der Konsul ist übrigens versetzt. Und außerdem muss ich eine Ladung Kamele holen für den Hafen von Amphipolis. Die Regierung von Pella braucht sie. Kamele? Ja. Für diese Gegend? Na, Mazedonien will doch jetzt eine Großmacht werden. Da braucht man dazu Kamele? Und wie? Vor allem Kamele. Nur Kamele. Einen ganzen Haufen. Ohne Kamele geht es heute immer weniger. Mit einer gut dressierten Kamelreiterei rennen die ganz Griechenland über den Haufen, weil die Kamele doch viel höher sind als die griechischen Pferde. Ah. Das begreift doch jeder Mensch. Ja, aber morgen bist du wieder da. Hm? Schon um 6. Ich sehne mich doch nach meiner Braut. Bin doch ein Mann. Was sagst du nun, meine Dicke? Dann nimm ich doch mit, Tiefüßchen. Jetzt, wo doch so ein runder Mond über das Meer schwimmt. Mitkommen will sie. Ätna und Stromboli, so eine Braut klebt wie Pech. Da kommt mir zum Glück die Geschichte mit dem verfluchten Eselschatten in den Sinn. Versuchen wir mal dieses Mittel. Windstoß und Taifun, wenn das nicht hilft, bin ich so gut wie verheiratet. Höre, liebe Dicke, sage ich, du musst mir einen Gefallen tun, mir und meinem Bruder Mastax, der doch die Putzmacherin heiraten will, und erzähle ihr aus purer Verzweiflung die ganze verdammte Geschichte. Was für ein gutes Herz doch mein Tiefüßchen hat, der arme Eseltreiber. Sofort werde ich das der Telesia erzählen, die hat auch so ein Herz für Armut und so. Schon stehe ich wieder auf dem Quai. Und er, mein Schatz, breitbeinig auf der Kommandobrücke. Er wankt hin und her, vor Schmerz, dass er fort muss. Und die Masten voll Matrosen. Vor violetten Horizonten, still unter bleichem Mond im Eis, bei schwarzer Nacht in Frühjahrsmonden, wo keiner von dem andern weiß. Tiefüßchen, mein Tiefüßchen, da fährst du in deinen gelben, runden Mond hinein, das ganze Schiff, ein dunkler Schatten. Aber morgen kommt er wieder, um 6. Sie lauern wolfgleich in den Sparren und treiben funkeläugig Mord und singen, um nicht zu erstarren, wie Kinder trommelnd im Abort. O himmelstrahlender Azur! Nun ist das Schiff verschwunden, wie immer. Tiefüßchen, mein Tiefüßchen, da steh ich allein am Quai, wie immer. Nur noch die Sterne sind da und die Wellen plätschern, auch wie immer. Mein Gott, da habe ich ja ganz meine Tänzerin vergessen, die heute zum Oberpriester geht und vorher ein Bad nimmt in der neuen Marmorbadewanne aus Korinth. Oh, Tiefüßchen, ich will noch diese Nacht dem Anthrax helfen. Und morgen bin ich deine Frau, wenn du mit den Kamelen kommst von Xanthia auf deinem Schiff. Da bist du ja endlich, Iris. Du siehst, ich liege schon im Bade, in meiner korinthischen Wanne aus schwarzem Marmor. Wie einen das erfrischt in diesem fürchterlichen Klima, diese Hitze. Gieß doch noch 2 Flaschen Eselmilch hinzu. So ist gut. Und Mandelkleie und Bohnenmehl. Bereite dann die Schminke. Nimm heute zerstoßenen Krokodilmist, gemischt mit Bleiweiß, Erde aus Kios und einer Portion Speichel. Hoffentlich hast du keine Zwiebel zum Abendbrot gegessen. Dieses Tratien verdirbt noch meinen Teint. Im Herbst kehre ich nach Milet zurück. Der Winter soll ja in Abdera enorm kalt sein. Und überall Mücken, verstehe ich nicht, wo es doch überall Frösche gibt. Ich steige nun aus dem Bade, Iris. Reich mir das Handtuch. Gib mir den ägyptischen Haarschmuck. Mein Oberpriesterchen hat das gern. Die kretischen Spangen und das durchsichtige Kleid aus Kos. Nun die Schminke und das Parfum. Und jetzt erzähl mir etwas vom Volk, Iris, während ich mich schmücke. Du weißt, ich liebe das Volk. Ja, da ist doch eben die Geschichte mit dem Eseltreiber Anthrax passiert, gnädige Frau. Eseltreiber? Entzückend. Ja. Ich liebe die Eseltreiber. Sie schreiten stolz neben ihren Eseln, singen ihre Lieder und sind arm, aber glücklich. Die Armen sind immer glücklich, Iris. Sie haben eben keine Sorgen. Was hat der gute Mann? Einen Prozess? Weil sich der Zahnarzt in den Schatten seines Esels setzte? Ich erzähle es meinem Oberpriesterchen, der liebt doch auch so das Volk. Noch diese Nacht erzähle ich ihm die Geschichte, wenn ich die langweiligen Götterstatuen darstellen muss. Das Oberpriesterchen wird vor mir auf seinem weichen Kissen sitzen und seine Augen werden sich mit Tränen füllen, wenn ich ihm erzähle und dabei beim langgezogenen Klang lydischer Flöten bald das eine Bein in die Höhe hebe und bald das andere. Draußen vor dem offenen Fenster fächert der Wind die Zypressen und vom nahen Tempelteiche quaken wie gewohnt die heiligen Frösche. Eine rührende Geschichte, Telesia, die ich da vernehme, während du die Persephone des Praxiteles darstellst. Mhm. Und nun die Nike des Myron. Die linke Hand auf die rechte Brust. Das linke Bein leicht nach hinten geschwungen. So? Ausgezeichnet. Hm? das rechte Knie noch etwas straffer und versuche, auf der Fußspitze zu stehen. Das ungemein Schwebende des Originals wird so besser getroffen. Ist es so richtig? Vortrefflich. Aber jetzt muss ich meine Studien unbedingt auch auf den Kult der Aphrodite ausdehnen. Vielleicht fangen wir am besten mit jener Statue des Phidias an, wo die Liebesgöttin auf dem Schoße Jupiters sitzend dessen Bart streichelt. Aber wir haben ja gar keinen Jupiter, Strobylus. Das macht nichts. Ich kann den Jupiter zur Not selber darstellen. Ich darf als Forscher doch wohl vor nichts zurückschrecken. Und wirst du dem Anthrax helfen, dem Eseltreiber, mein Oberpriesterchen? Ich lasse doch einen Angehörigen meines Tempelbezirkes nicht im Stich. Gegen den Zahnarzt Struthion führt der Prozess? Ja. Ich habe diesen Zahnarzt schon lange im Auge. Seit uralten Zeiten ließ sich jeder mit Zahnschmerzen behaftete Abderite im Latum-Tempel heilen. Man opferte der Göttin zwei Hühner und wurde gesund. Und jetzt kommt dieser Zahnarzt gelaufen mit seinem wissenschaftlichen Hokuspokus. Ja. Gewiss, die Göttin hat nicht immer geholfen. Aber muss man denn da gleich eine rationalistische Heilmethode anwenden? Man könnte doch schließlich auch einmal drei Hühner opfern statt zwei. Da hilft die Göttin sicher. Ja. Was geben denn diese Fortschritte dem Volk anstelle eines einfachen, gesunden Glaubens, den wir alle so bitter nötig haben? Den Zweifel, ja, noch mehr. Die Verzweiflung. Ja. Das ist der Abgrund, in den der Fortschritt unser armes Volk zu stürzen versucht. Jetzt gilt es endlich einmal, ein Exempel zu statuieren. Der Zahnarzt soll das ganze Gewicht meiner Macht zu spüren bekommen. Ja. Morgen tritt der Parlamentarische Ausschuss für Kultusfragen zusammen. Da rede ich mit einigen den Angelegenheiten des Latonentempels stets gewogenen Richtern. Der Zahnarzt ist verloren. Aber wenden wir uns nun der Darstellung der Aphrodite zu, geliebte Tochter. Lauter, ihr Flöten! Nein, Oberpriester Strobylus. Der Zahnarzt Struthion ist nicht verloren und wäre der Eseltreiber Anthrax ihr eigener Sohn. Verzeihen Sie mir, meine Damen und Herren, dass ich vielleicht etwas eigenmächtig die Worte des sicher sehr ehrenwerten Oberpriesters unterbreche, aber als Erzpriester Agathyrsus vom Jason-Tempel muss ich dem Priester der Latona wohl oder übel die Worte entgegenschleudern. Wir haben heute nicht einen Glauben an Frösche und Göttergeschichten nötig. Wir brauchen dringend einen neuen Glauben an den Menschen. Heißt es aber an den Menschen glauben, wenn man ihm einen Esel vorzieht? Wenn ein Mensch, meine Geliebten, ein Mensch der glühenden Sonne ausgesetzt werden soll und nicht ein Esel? Wir stehen allerdings vor einem Abgrund, Herr Strobylus. Aber es ist der Abgrund eines Konservativismus um jeden Preis. Mit der Anbetung eines Esels hat es noch immer angefangen und mit Massenmord aufgehört. Wir kennen die Symptome. Um das, Oberpriester Strobylus, geht es in diesem Prozess, über dessen Tatbestand mich gestern zu nächtlicher Stunde in liebenswürdigster Weise Frau Chloe Struthion aufgeklärt hat. Um die Frage, was wichtiger ist, der Glaube an den Menschen oder der Glaube an Frösche und Esel. Sie haben recht. Morgen tritt der Parlamentarische Ausschuss für Kultusfragen zusammen. Aber auch ich kenne Richter in Abdera. Wir werden sehen, Herr Strobylus, wir werden sehen. Ich, der Stadtrichter Philippides, habe es auch gesehen. Leider. Das Resultat war niederschmetternd. Oberpriester sollten sich nicht in so lächerliche Angelegenheiten mischen, wo doch der Friede das Höchste ist. Oberpriester gehen gleich aufs Prinzipielle. Und das ist nicht gut, wenn es um eine Eselei geht. Statt den beiden den Unfug über eines Esels Schatten zu prozessieren, energisch auszutreiben, trieb man den noch größeren Unfug aus diesem Prozess eine Angelegenheit der Philosophie, der Ideale und weiß Gott was für heilige Güter zu machen. Die Sitzung des Zehnergerichts in der Sache Struthion Anthrax war denn auch eine Katastrophe. Es ist mir gleich vorgekommen, es sei etwas nicht in Ordnung, als ich die Sitzung eröffnete und den Assessor Miltias das Wort erteilte. Na, alter Philippides, denke ich, was ist denn da los? Sonst stehen doch die Richter herum und kümmern sich überhaupt nicht um den Antrag des Assessors, stimmen ihm auch ohne weiteres zu. Und erledigt ist Gott sei Dank die Sache. Auf diese Weise sind wir doch bis jetzt in Abdera noch immer zu gerechten Urteilen gekommen. Na, denke ich, weiß der Teufel. Heute sitzen die 10 Richter mit grimmigen Gesichtern dabei und gehen nicht einmal in die Kantine, heiße Bratwürstchen und Kuchen essen. Was stimmt was nicht? Da wird es heute schlimm um die Gerechtigkeit stehen. Es wird mir immer unheimlicher, je länger die Rede dauert. Bald klatschen einige Beifall, bald pfeifen andere Richter. Ich habe einen solchen Eifer noch nie erlebt. Ruhe! Ich bitte Assessor Miltias nicht zu unterbrechen. Daraus aber folgt, geehrte und gewählte Richter der Stadt Abdera, dass der Schatten aller Esel in Thrazien, folglich auch derjenige, der zu vorliegendem Rechtshandel unmittelbar Anlass gegeben, ebenso wenig einen Teil des Eigentums einer einzelnen Person ausmachen kann, als der Schatten des Berges Athos oder des Stadtturms von Abdera oder die Luft, die wir alle atmen. Weiter, dass folglich mehr besagter Schatten weder geerbt noch gekauft, noch geschenkt, noch vermietet, noch auf irgendeine andere Art zum Gegenstand eines bürgerlichen Kontrakts gemacht werden kann und dass also aus diesen und anderen ausgeführten Gründen die Klage des Eseltreibers Anthrax gegen den Zahnarzt Trution abzuweisen ist. Unerhört, dann gibt es keine Gerechtigkeit in Abdera mehr. Hoch mit dir! Nieder mit dem Eseltreiber! Skandal! Skandal! Gericht um Ruhe. Wir schreiten zur Abstimmung. Wer dem Antrag des Assessors Miltias zustimmt, hebe die Hand. 5 Richter haben ihm zugestimmt. 5 sind dagegen. Ruhe. Der Advokat Polyphonus hat das Wort. Hoch zu verehrendes Zehnergericht der Stadt Abdera. 5 deiner Richter haben dem ungeheuerlichsten Antrag zugestimmt, der je vor einem Gerichtshof gestellt worden ist. Wagte man es je, so die Unschuld, so die Tugend, so die Armut, so den einfachsten Menschenverstand, den geraden Sinn für Recht und Unrecht zu verhöhnen, ist je ein Urteil beantragt worden, das die Menschheit ein für allemal zu vernichten trachtet. Denn es ist klar, wenn in dieser Stadt nicht einmal eines Esels Schatten vermietbar ist, fällt die ganze Privatwirtschaft in ihren Wurzeln untergraben in sich zusammen. Und wir müssen wieder da anfangen, wo die Höhlenbewohner aufgehört haben. Zur Sache. Ich komme zur Sache. Was ist der schamlose Grund, der Miltias bewog, der Gerechtigkeit, der öffentlichen Meinung, der heldenhaften Geschichte unserer Stadt hohn zu sprechen, ja, unseren höchsten Idealen? Ursache! Ich frage Miltias, Sohn eines alten Geschlechts, wozu, antworte mir, besuchte dich vorgestern in der Nacht zwischen 11 und 1 die Gattin des Zahnarztes Strution Chloe? Ihr seht, o Väter, Miltias erröten und den Zahnarzt sein Gesicht verhüllen. O Zeiten, o Sitten. Aber wie soll der Patrizier Miltias tugendhaft sein, wenn selbst die Spitze Abderas, die Krone seines Geistes, der Inbegriff seiner Tradition einem lasterhaften, eheschänderischen Lebenswandel frönt? Ich spreche vom Erzpriester Agathyrsus, ehrwürdiger Richter. Hört, hört! Schluss! Weiter, weiter! Beleidigung! Ich stelle fest, die fünf Richter, welche dem verbrecherischen Antrag des Miltias zugestimmt haben, sind Anhänger des Erzpriesters Agathyrsus. Sie sind mit ihm letzten Montag anlässlich einer Sitzung des Parlamentarischen Ausschusses für Kultusfragen zusammengetroffen. Zeugen sind vorhanden, die feststellten und jederzeit mit den feurigsten Eiden auf die heiligen Frösche zu bestätigen bereit sind, dass diese fünf Richter sich mit dem Erzpriester Agathyrsus in ein Sonderkabinett zurückzogen. Warum mit dem Erzpriester diese geheimnisvolle Beratung? Gibt es eine Beziehung zwischen Agathyrsus und dem Zahnarzt Struthion? Es gibt diese Beziehung. Erbleiche, Republik Abdera! Die Mörder stehen mit gezückten Dolchen hinter dir. Der erste deines Adels, der erste deiner Priester, samt fünf deiner Richter, sind mit einem zahnzierischen Ausländer einen Pakt eingegangen, der sich nur gegen dein Leben richten kann. Der Richtige, wohl! Zur Sache! Ich komme zur Sache, Richter Philippides. Denn Chloe Struthion, sich somit als eine der verhängnisvollsten Verführerinnen unserer Geschichte enthüllend, eine zweite Medea gleichsam, ging zwei Tage vorher in einer Samstagnacht ebenfalls zwischen 11 und 1 Uhr, zu ungewöhnlicher Zeit also, in den Jason-Tempel. Wen traf sie dort? Erzpriester Agathyrsus? Das Volk Abderas hat ein Recht auf eine Antwort. Wir werden hier gefragt. Nein, nein, Lüge, alles Lüge. Ruhe! Gerichtsdiener, haltet den Zahnarzt Struthion zurück. Meine Herren. Ruhe! Der Advokat Physignatus verlangt das Wort. Hochansehnliches Gericht. Tollkühn, ihr Richter, ist es, an dieser Stelle, in diesem alten, ruhmbedeckten Gerichtsgebäude, angesichts der Statue der Gerechtigkeit, der wir alle dienen, überhaupt noch ein Wort zu sprechen, zu reden und nicht zu handeln. Eilt, ehrwürdige Richter, eilt, holt den Erzpriester Agathyrsus herbei mit seiner ganzen Priesterschar, mit allen seinen heiligen Jungfrauen, eilt, bittet ihn, auf den Knien zu kommen, damit er dieses von Polyphonus so schändlich besudelte Gebäude wieder reinige. Haben Sie das gehört? Meine Richter, ehrwürdige Väter, was ist das Entsetzliche, das uns erschauern lässt? Das alle zivilisierten Menschen zwingt, sich grauenerfüllt von dieser Stadt abzuwenden. Chloe Struthion, einer unserer ehrbaren, züchtigen Hausfrauen, vermählt mit dem Zahnarzt Struthion, der ersten Kapazität in der Zahnheilkunde Thraziens, Tochter des obersten Stilbon, ging vorgestern Nacht zwischen 11 und 1 Uhr zu Miltias. Gut, das ist eine Tatsache. Ferner stellte Polyphonus in seinem Eifer fest, dass eben dieselbe Frau, deren Mann ihr hier nun zusammengebrochen auf seinem Platze sitzen seht, auch den Erzpriester Agathyrsus in der Nacht besuchte. Gewiss, zu ungewöhnlicher Stunde. Aber bei der Heiligkeit unserer Ideale... Zur Sache! Darf man denn die Schlüsse ziehen, die Polyphonus zieht? Nein. Sind unsere Mütter, unsere Gattinnen, unsere Töchter nicht über jeden, ich sage, jeden Verdacht erhaben, auch wenn sie zu einer noch späteren Stunde zum Erzpriester gehen? Abdera stürzt in sich zusammen, ehrwürdige Väter, wenn wir die Reinheit, die Unantastbarkeit unserer Ehefrauen in Zweifel ziehen. Wen wird Polyphonus noch verdächtigen, wenn wir ihn gewähren lassen? Wen wird er noch in den Schmutz der Straße ziehen? Uns alle. Polyphonus hat festgestellt, dass am Montag die Sitzung des Kulturausschusses stattfand. Aber nicht nur Agathyrsus war zugegen, ehrwürdige Väter, sondern auch der Oberpriester der Latona, Strobilus. Es ist erwiesen, dass er sich mit jenen 5 Richtern, die für den Eseltreiber stimmten, ebenfalls in ein Seitenkabinett zurückzog. Was hat nun der Oberpriester der Latona mit einem ewig betrunkenen Eseltreiber zu schaffen? Mit einem Eseltreiber... Er trinkt nicht mehr! Ruhe! Er trank und er wird wieder trinken. Wir lassen uns auf diese Advokatenkomödie eines plötzlich tugendhaften Säufers gar nicht ein. Nichts kann uns hindern zu fragen. Mit wem verkehrt Strobilus? Wer geht mitternachts zu ihm? Wen sehen die empörten Bürger im erleuchteten Fenster seines Arbeitszimmers leicht bekleidete Pantomimen darstellend? Die Tänzerin Telesia aus Milet. Was hat diese von einem Vorstadtkabarett zur Solotänzerin unseres Stadttheaters avancierte Person mit dem nach Knoblauch stinkenden Eseltreiber Antrax zu tun? Forschen wir weiter. Glied um Glied einer verhängnisvollen, schauerlichen Kette aufdeckend. Telesias Dienstmädchen ist mit einem Kapitän verlobt, dessen Bruder, ein Waffenschmied, in dunkle Affären mit barbarischen Völkerstämmen verwickelt, eine Putzmacherin verehrt, die, damit ist über diese Frauensperson wohl genügend angedeutet, als beste Freundin jenes ewig verprügelten Geschöpfes gilt, das als Gattin des Eseltreibers Antrax dessen Kellerhöhle bewohnt. Er prügelt nicht mehr! Er wird wieder prügeln! Nein! Auch die scheinbare moralische Besserung eines brutalen Freigelassenen hindert uns nicht, den Oberpriester der Latona zu fragen. Wagen Sie, diese Zusammenhänge zu bestreiten? Herr Strobilus! Skandal! Verleugnung! Lieber mit dem Konservativen der Latona hochkochen! Lieber mit dem Konservativen! Ich, Philippides, habe es geahnt. Man blieb nicht bei der Sache. Die Ideale sind gekommen, die Prügelei war ungeheuer. Der Eseltreiber verprügelte den Zahnarzt, der Zahnarzt den Assessor, der Assessor Polyphonus, Polyphonus Physignatus, und Physignatus stülpte mir die Glocke über den Kopf, weil ich den Prozess dem Senat überwies. Die Gerichtsdiener verprügelten den Eseltreiber, und die 10 Richter prügelten alles, was ihnen unter die Fäuste kam, und wurden von allen verprügelt. Endlich wankte jeder blutüberströmt nach Hause. Ich in meine Kammer, die Richter in die Stadt, der Eseltreiber mit Polyphonus nach der Jasonstraße und der Zahnarzt Trudion mit Physignatus ins Villenviertel. Der verfluchte Direktor der Sklavenimportgesellschaft zu Gerania. Was habe ich jetzt davon, dass ihm der Weisheitszahn schmerzt? Die Hälfte meiner Kundschaft ist davongelaufen. Schon hat ein Zahntechniker aus Byzanz, ein ungebildeter Kerl, der nicht einmal ein reines Griechisch spricht, in der Storchengasse einen Laden aufgemacht mit einem lebenden Frosch über dem Operationsstuhl. Und was ich von meiner Frau vernehme, die Hehe, Herr Physignatus, die Hehe, um 12 im Jason-Tempel. Ich muss mich scheiden lassen, ich habe da meine Prinzipien. Am liebsten gebe ich den Prozess auf. Herr Zahnarzt Trudion, die ganze Stadt blickt nun auf Sie. Ganz Thracien spricht von Ihnen. Wollen Sie in diesem historischen Augenblick versagen? Ihre Frau haben Sie verloren, gewiss. Ihre halbe Praxis haben Sie dran geben müssen, auch wahr. Aber es geht jetzt um Höheres, Herr Zahnarzt. Es geht jetzt um die Ideale, um die Menschlichkeit. Noch einmal 40 Drachmen an meine Spesen frisch gewagt und die Gegenpartei ist zerschmettert. Es ist eine heilige Pflicht, als Proletarier und als Vertreter der arbeitenden Klassen gegen das Unrecht zu kämpfen, das man nicht dir, sondern jedem Eseltreiber überhaupt angetan hat, lieber Antrax. Mann, deine Chancen stehen ja großartig. Noch einmal 4 Drachmen und der Zahnarzt ist besiegt. Aber ich habe ja nun kein Geld mehr, Herr Fürsprecher. Jetzt wurde auch der Esel eingestellt, die Möbel und die Betten versetzt und auch die Tochter... Sie wissen, die kleine Gorgo, dem Rentner Pamphus als Sklaven verkauft ist. Wenn du kurz vor dem Ziel aufgeben willst, lieber Antrax, kurz vor der Errichtung einer deiner gut gehenden Eseltreiber. Aber wehrt ja schon, gnädiger Herr, wehrt ja schon. Siehst du, Mann, du bist ganz vernünftig. Das Geld muss ich bis morgen haben. So, und jetzt wollen wir mal den Prozess zum glorreichen Ende führen. Da ist der, ach, das ist ja schon die Apollo-Gasse, lieber Mann. Ich muss da einbiegen. Halte dich wacker und brav. Ich muss jetzt einbiegen. Ach, verflucht meine Nase. Da geht er. Zum Rentner Pamphus. Und ich trotte die Jasonstraße hinunter. Vier Dachen will er noch, vier hat er schon. Bleiben mir nur noch vier. Aber das ist wenigstens noch ein Esel. Ich muss hineinbeißen, schon wegen der 8 Drachmen, die ich jetzt verloren habe. Die Frau muss dann. Die Kobyle, der Weinhändler Korax nimmt sie schon. Es geht nicht anders, Antrax. Schneuze dich. Hast schon schwerere Zeiten durchgemacht, damals in der Hungersnot. Da steht der Leonidas wieder vor seiner Schenke. Grüßt nicht einmal mehr, weil ich nicht mehr trinke. Kann doch nichts dafür mit meiner Tugend. Und wo ich doch jetzt das Volk bin. Und hier ist auch mein Kellerloch. Nasse Wäsche ist nicht mehr davor. Wir haben keine mehr. Grüß dich, Kobyle, mein Weib. Der Hirsebrei ist fertig. Knoblauch haben wir keinen mehr, Mann. Knoblauch haben wir auch keinen mehr. Ich löffle den Brei hinunter. Ich schneuze. Frau, sage ich, sind schlechte Zeiten. Sie brummt, die Alte, steht am Herd, wie sie das immer tut, und schaut mich an. Frau, sage ich, der Polyphonus muss noch einmal 4 Drachmen haben. Wir haben nichts, Mann. Ich löffle wieder. Dann schneuze ich wieder. Krobüle, sage ich, es geht nicht anders. Ich muss den Prozess gewinnen wegen der Schulden. Die Tochter haben wir auch verkauft, sagt sie. Ja, sag ich, das ist nicht zu ändern. So ein Advokat will eben auch leben. Die leben gut, sagt sie. Ich löffle. Noch einmal schneuzen hat keinen Sinn. Ich muss mit der Sprache raus. Ich sage, ich habe mit dem Weinhändler Korax gesprochen. Ein guter Platz für dich. Er gibt mir 5 Drachmen. Wirst es nicht streng haben. Musst nur kochen. Er ist gutmütig, der Korax, und hat's auf dem Herz. Da kann er nicht mehr prügeln und so. Ein guter Platz. Sie sagt nichts, guckt nur in die Ecke. Du bist ein braves Weib gewesen, sag ich. Ein gutes, braves Weib. Der Hirsebrei war immer gut, muss ich sagen. Und der Knoblauch darin. Prima. Sie senkt den Kopf. Na, Alte, sag schon was. Wann kann ich eintreten beim Korax? Schon jetzt? Wann du willst. Sie sagt wieder nichts. Sie packt nur ihre Sachen zusammen. Ein Kopftuch, das sie von der Mutter her hat. Das Bild der Artemis über dem Bett. Die Sonntagssandalen. Das Gemälde, wo wir am Hochzeitstag vor dem Latona-Tempel sitzen und das der Maler Bellerophon gemacht hat, lässt sie stehen. Adies denn, Antrax. Adies denn, Ukrobile. Bist ein gutes Weib gewesen. Ne? Brave Gattin. Sie geht hinaus. Durchs Kellerloch. Und in der Ecke raschelt eine Ratte. Also immer wenn Krobyle weggeht, kommen die Ratten. Kann schön werden. Ach da, da ist noch ein Rest Hirsebrei. Löffle weiter. Meine Augen sind ganz nass. Schneuze mich mal wieder. Nicht einmal ein Pflaumenschnäpschen kann ich mir jetzt gönnen. Das ist das Elend Antrax. Das pure, nackte Elend. Wenn ich den Prozess gewinne, kaufe ich mir die Krobyle wieder zurück. Statt einen zweiten Esel. Jetzt ist auch noch eine zweite Ratte da. Also raus aus dem Keller. Da stehe ich wieder auf der Jasonstraße. Auf der bin ich jetzt mein ganzes Leben gestanden. Jasonstraße, nichts als Jasonstraße. Alles voll von Menschen. Alles wirr durcheinander. Der Marktplatz voll, der Latonaplatz voll, die Schinken voll Reden und nichts als Reden. Ja, was ist denn nun in Abdera gefahren? Und überall höre ich meinen Namen, überall klatscht man, überall pfeift man und überall prügelt man sich. Was ist denn nun in Abdera gefahren? Es geht in diesem Prozess um mehr. Es geht um den Fremdenverkehr. Denn was Freunde und Freundinnen des abderitischen Fremdenverkehrvereins ist der Grund, warum Fremde unsere Stadt meiden und sich nach Xantia begeben, nach einer Stadt, die hinsichtlich thrazischer Naturschönheiten so überaus ärmer als die unsere ist. Und weder ein Theater noch ein volkskundliches Museum, ja nicht einmal eine öffentliche Anstalt besitzt. Die Frechheit des Oberpriesters der Latona, die überall bei uns herumhüpfen, auf dem Forum, auf dem Marktplatz und im Stadtpark und durch ihren schauererregenden Anblick die Fremden verscheuchen, sowie die Frechheit unserer Eseltreiber, die sogar für einen bloßen Schatten Geld verlangen. Es gibt angesichts der uns allen drohenden Gefahr nur eins: Freunde und Freundinnen des Fremdenverkehrs. Abderiten und Abderitinnen, der Prozess hat uns endgültig die Augen darüber geöffnet, was auf dem Spiele steht: die Menschlichkeit. Als Vorsitzender des Tierschutzvereins protestiere ich gegen die grausame Behandlung eines Esels, die ausgerechnet ein Zahnarzt begangen hat, dessen Bestialität beim Zahnziehen wir ja genügend kennen. Bravo! Dass dieser Unmensch mit einer schwachen, hilflosen Kreaturtrieb lässt sich kaum beschreiben. Nicht nur, dass er sich in den Schatten des unschuldigen Esels setzte, nein, nicht genug. Er ritt sogar auf dem Esel, anstatt, wie dies jeder fortschrittliche Tierfreund tut, neben ihm zu gehen. Ich fordere daher jeden tierliebenden Abderiten auf. Nein, man kann uns nicht täuschen. Mit der Lehmbauerei ist es endgültig vorbei. Der Marmor wird auch in Thrazien seinen Siegeslauf fortsetzen. Der Schlag gegen den Zahnarzt Strution trifft die Hygiene mitten ins Gesicht. Er trifft somit auch uns, die Marmor AG. Denn wer mit Marmor baut, baut hygienisch. Ja. Der Aristokratie und der athenischen Hochfinanz wird es nicht gelingen, dem arbeitenden Volk einen blauen Dunst vorzumachen. Und die Börsenschieber werden sich an den schweißbedeckten Fäusten des Proletariats jede Zähne ausbrechen, die ihnen der Zahnarzt flickt. Dass sich dieser griechische Salondemokrat auf einen Esel setzt, beweist, wen er damit meint: uns! Das Proletariat soll wieder einmal provoziert werden. Und es ist provoziert! Es geht darum, aus Abdera endlich einmal eine Stadt zu machen, die auf der Höhe der heutigen Zivilisation steht. Es geht darum, ob Abdera mit der Entwicklung Griechenlands Schritt halten oder wie Thrazien endgültig in die Finsternis der ersten Zeiten zurücksinken muss, umgürtet von den Schweren seiner Sümpfe, umquakt von seinen Fröschen, eingehüllt in den Knoblauchodem seiner Eseltreiber. Werfen wir die letzten Reste der Barbarei von uns. Zertreten wir den Unfug des Aberglaubens. Solange jedoch so unverschämte Kerle wie dieser Eseltreiber ihre Lästerungen auf die Zivilisation unter den Augen der Behörden ungestraft weitertreiben dürfen, ist dies gewiss nicht möglich. Die Zeit eilt, Abderiten. Wir leben in der entscheidendsten Epoche der Weltgeschichte. Mitten in der Auseinandersetzung zwischen Athen und Sparta, zwischen dem Geist und dem Materialismus, zwischen der Freiheit und der Sklaverei. Schließen wir uns denn zusammen. Verteidigen wir die Freiheit gemeinsam in der Partei, deren Gründung ich hier ausrufe. In der Partei, die sich um den Zahnarzt Struthion schart. In der Partei der Schatten. Hoch im Frieden! Hoch die Schatten! Man höhnt unsere Sümpfe, unsere Frösche, unseren Knoblauch und meint damit das Volk. Man rühmt die Vernunft, die Zivilisation und meint damit ein willkürliches Leben ohne Bindung an die Sittlichkeit. Griechenland ist groß, gewiss, aber Thrazien ist größer, denn die Heimat ist immer am größten. So schließt euch denn zusammen, Thrazier, in der Partei der Esel, in der Partei, die aus diesem Prozess die Lehre zieht, die zu ziehen ist. Nieder mit den Feinden Thraziens, die auch die Feinde Abderas sind. Nieder mit den pangriechischen Liberalen. Hoch, Phryne! Hoch, die Esel! Hoch, Phryne! Hoch, die Esel! Schreib, Pamphagus. Mit größter Anteilnahme verfolgen wir den mutigen Kampf Ihrer Partei. Wir teilen voll und ganz Ihre Ansicht, dass der Friede das höchste Gut ist. Doch muss man bei der verbrecherischen Absicht der Gegenpartei auf das Schlimmste gefasst sein. Die Thukydides Waffen AG in Korinth bietet Ihnen deshalb Ihre Hilfe im Kampf um die höchsten Ideale und um den Frieden an. Und offeriert Ihnen prima Schwerter erster Qualität. Besonders für Bürgerkriege und Straßenschlachten geeignet. Zu den unten stehenden Extrapreisen. Ebenfalls bitten wir, unsere Spezialwurfspeere Marke Pax zu beachten. Kämpfer beider Parteien in Sizilien haben sich äußerst lobend geäußert. Die Libanon-Zedernschilde mit Wildeselhaut überspannt sind wieder in größeren Mengen lieferbar. Ihre geschätzten Antwort entgegensehend, Ihre Thukydides Waffen AG Korinth. Verfertige zwei Abschriften, Pamphagus, und schicke jeder Partei Abderas je ein Exemplar zu. Doch eines Abends im April, der keine Sterne für sie hat, hat sie das Meer in aller Stille auf einmal plötzlich selber satt. Sie fühlen noch wie voll Erbarmen das Meer mit ihnen heute wacht. Dann nimmt der Wind sie in die Arme und tötet sie vor Mitternacht. Da steh ich wieder auf meiner Brücke mit meinem Schnaps im Leib und den Sternen in meinem Haar, mit dem Mond auf den Schultern und Tang und Öl an meinen Lumpen. Umspült vom Gischt der Güsse. Heda! Steuermann! Heda! Lutze! Land! Eine Wand aus Elfenbein, die sie aus dem Dunkel heranschiebt. Land, ihr Kerls! Irgendeine Küste, irgendeine Stadt, die gierig nach unseren Küssen, nach unseren Messern, ihre fetten Arme nach uns streckt. Wollen sehen, was es da für Geschäfte gibt. Kapitän Tiefes! Wer ruft da? Wer kommt da an Bord? Einer, der seinen Namen nicht nennen will. Willkommen, Herr. Das liebe ich, wenn einer seinen Namen nicht sagen will. Da gibt's Geschäfte, die sich rentieren. Was willst? Feuer in der Stadt. Von Kapitän Tiefüß kannst du alles haben, Freund. Weiber, einen Brand, einen Schnaps, einen Mord. Alles zu verkaufen, bei gutem Angebot. Wie heißt sie denn, deine Stadt? Abdera. Abdera heißt die Stadt. Hör zu, mein Schnaps. Hör gut zu in meinem Magen. Abdera heißt die Stadt. Die Stadt meines Brüderchens. Da sind wir im Kreise herumgefahren in unserer Tollheit. Ich und mein Schnaps. In meinem Kreise herum über dem silbernen Abgrund. Und wo willst du Feuer? Im Latonentempel. Hoho! Im Tempel der Frösche. Da werden sie zu Tausenden braten, die Viecher. Sieh mal an, mein Schnaps, da werden wir dem Himmel mit einer frommen Fackel ins Antlitz zünden. Und wozu, mein gut gekleideter Freund? Damit wir weiterkommen, Kapitän. Wir müssen den alten Plunder einmal hinter uns lassen und weiterkommen. Es geht um die Freiheit. Oho. Oho, hörst du, mein Schnaps. Es geht um die Freiheit. Es lässt sich angenehm brandstiften, wenn's um die Freiheit geht. Zu hohen Zielen werden wir gebraucht, nicht wahr? Wir zwei, du, mein Schnaps, und ich. Nun, das war immer so an jeder Küste, in jedem Hafen und bei jedem Landstrich unter jeder Sonne. Euch ging's um die Ideale und mir um den Schnaps, um die Weiber und um das Gold. Aber die Ideale sind noch nie ohne mich ausgekommen. Die höchsten Güter noch nie ohne mein Messer. Man schätzt uns, mein Schnaps. Man schätzt uns. Wie viel? 500 Drachmen. Gib her. Und was hast du da in deinem ledernen Beutel, Freund? Zeig her. Ich schneide ihn dir vom Gürtel, so geht es einfacher. Ei, sieh da, Perlen. Mein ganzes Vermögen, Kapitän. Ich trage sie immer bei mir, damit sie niemand bekommt. Ein großes Vermögen. 20.000 Drachmen unter Brüdern. Weise gehandelt, das auf dir zu tragen, so bekomme ich sie. Du hast Ideale, du brauchst keine Perlen. Kapitän! Was denn, Mann? Legst du deine Hand an den Gürtel? Ein Mann mit Idealen kämpft schlechter als einer ohne. Sieh da! Das Messer. Es geht mir leicht aus der Hand. Bist zu mir gekommen, Mann? Nun hast du mich bekommen, den Kapitän Tiefüß, dessen blutige Hände deine Gedanken ausführen. Ins Schiff mit dir, Freund! Und noch diese Nacht wirst du deinen Tempel brennen sehen, wie jetzt meine Trunkenheit! Ins Schiff, mein Schnapsodem, bläs dich hinunter, du Narr! Auf, ihr Leute! Auf, Steuermann! Auf, mein scharfsichtiger Lotse! Perlen unter euch! So ist schön, meine Tiere. Balgt euch, ihr Hunde. Beißt euch tot, ihr Schakale. Aber da kommen wieder zwei von Abdera. Prächtig gekleidet. Nobel. Saubere Hände. Ein Alter und ein Junger. Was wollt ihr? Kapitän Tüfis? Er sitzt vor dir. Aber warte, Mann. Ich muss wieder einmal eine Pulle Schnaps reingießen. Ich sehe immer doppelt, wenn ich angenüchtert bin. Du kommst aus der Stadt Abdera? Landbewohner? Wohl. Aus Abdera. Und bist für die Ideale? Nicht wahr? Für was Hohes, Geistiges. Ich bin für mein Vaterland. Auch ein schönes Ideal. Ein gesundes Ideal, damit lässt sich gutes Geschäft machen. An den Vaterländern verdiene ich wie Heu. Was willst? So einen soliden Mord? Feuer, Kapitän. Feuer. Ein begehrter Artikel. Im Tempel des Jason, nicht wahr, mein Freund? Du hast es erraten. Wie viel? 600 Drachmen. 600 Drachmen. Hörst du, mein Schnaps? Wir steigen im Preis. Man benötigt uns immer mehr. Der da. Wer ist der? Mein Sohn, Kapitän. Er studiert auf der Universität. Was studiert er denn, das Söhnchen? Ist er noch blutjung? Die Rechte. Ein braver Vater. Ein fürsorglicher Vater. Weise, dass du ihn mitgenommen hast. Der Sohn muss wissen, was man mit der Linken tut, wenn er die Rechte studiert. Den Sohn behalte ich da. Auf meinem Schiff. Bei mir und meinem Schnaps. Er ist mein einziger Sohn. Einen umso größeren Schurken will ich aus ihm machen. Du kassierst dein Vaterland mit Feuer ein, Mann. Ich setze deinen Sohn mit auf die Rechnung. Geh. Ich hätte Lust, dir ein Messer in den Leib zu stoßen. Aber mein Schnaps ist heute ein milder Schnaps. Es war Branntwein aus Ephesus. Opfer der Diana, sie hat dich verschont. Sollst deinen Tempel lodern sehen wie altes Pergament. Und ich will auf meinem Schiff zu diesem Feuer tanzen und in die Hände klatschen dabei. Ins Boot mit dir. Auf, ihr Kerle! Auf, Steuermann! Auf, Lotse! Schwimmt ans Land, das Messer zwischen den Zähnen, nackt und eingefettet, meine Haifischchen, die meine Befehle erfüllen, die das Blitzen meiner Augenwinkel in Mord umsetzen und das Runzeln meiner Brauen in Brand. Ans Land! Zündet mir die Tempel ihrer Lügen an, als wären sie Stroh! Feuer! Herr Feuerwehr, habt mal Pyrops Feuer! Der Tempel der Latona brennt! Was? Der Tempel der Latona? Dieser morsche Holzbau? Aus dem Bett, Frau! Reich mir den Helm, den Waffenrock und die Beinschienen! Lass weiter, Kerl, aus vollen Backen! Der Jason-Tempel, Herr Pyrops! Der Jason-Tempel brennt. Der auch. Blast, Kerl, blast. Es ist eine Feuersbrunst, dass die Funken stieben. Ein Weltuntergang, dass die Nacht zum Tage wird. Blast, blast. Die Feldweibel Polyphem und Perseus zu mir. Hauptmann. Polyphem. Rennt mit der Hälfte der Mannschaft zum Jason-Tempel. Und du, Perseus, mit der anderen zur Latona. Ich bin Mitglied der Schattenpartei, Herr Hauptmann. Sie können von mir nicht verlangen, dass ich meiner innersten Überzeugung entgegen einen Tempel zu retten versuche, dessen Untergang ich nur begrüße. Und ich bin ein Esel. Meine Ideale lassen die Rettung des Jason-Tempels nicht zu. Dann gehe eben jeder zu dem Tempel, den er retten will, zum Teufel. Aber eilt, der Wind! Bedenkt doch, die ganze Stadt brennt nieder, wenn ihr jetzt nicht handelt. Die Altstadt brennt! Die Altstadt brennt! Handelt! Ich befehle, die Stadt brennt ja an allen Ecken. Unsere Ideale, Herr, Sie müssen begreifen, ich muss mich hier strikte an die Parole der Schattenpartei halten. Keine Hilfe den Eseln, nur ganze Hilfe den Schatten. Meine Überzeugungen, Herr Hauptmann. Als fanatischer Esel kann ich wirklich keine Ausnahme machen, wenn es ums Höchste geht. Sie brennt. Sie brennt. Abdera, mein fröhlicher Scheiterhaufen. Typhus tanzt auf seiner Kommandobrücke in deinem Flammenschein. Da lodern deine Götter, deine Frösche, deine Geschäfte, deine Dummheit. Da springen sie bleich aus ihren Betten, deine Bewohner in ihren Hemden. Da schreien sie, da fluchen sie, da weinen sie. Da vergessen sie ihre Ideale und ihren Prozess. Grün scheint der Mond durch deine Glut, Abdera, und senkrecht steigt der Rauch in deinen Himmel. An Bord, meine Wölfe, meine Lüchse, meine Katzen, meine Füchse, an Bord! Typhus! Kapitän Typhus! Wer steht denn da am Quai? Heißa, Iris, meine Abderitenbraut, verkohlte Witwe! Was schreist du nach mir? Typhus versinkte Meer mit seinen Fässern voll Wein und Öl, mit seinen Perlen und Weibern, mit seinem Schnaps und mit seiner riesigen Trunkenheit. Sein Schiff gleitet zurück in die Unendlichkeit des Ozeans, in die Erhabenheit der steigenden Sterne. Ich wurde der Feuerhauch, der eure Vergänglichkeit senkte, die Gerechtigkeit über diese Stadt kam und immer wieder kommen wird. Ich wurde die Hölle eurer Taten, die ihr selbst begangen, die ihr selbst in euren Träumen herbeiwünschtet. Noch einmal schmeißt die letzte Welle zum Himmel das verfluchte Schiff. Und da in ihrer letzten Helle erkennen sie das große Riff. Typhus, mein Typhus! Und ganz zuletzt in höchsten Masten war es, weil Sturm so gar laut schrie, als ob sie die zur Hölle rasten, noch einmal sangen laut wie nie. O himmelstrahlender Azur, enormer Wind, die Segel bläh, lasst Wind und Himmel fahren, nur lasst uns um St. Marie sehen. Na, so ist es denn gekommen. Abdera blieb nicht bei der Sache und brannte ab. Da stehen wir in unseren Ruinen herum, Kopf an Kopf, nächtliche Gespenster unter einer grausamen Sonne, die weiter scheint, immer weiter scheint. Nichts als schwarze Mauern. Und die Fenster leere Höhlen. Die Luft immer noch voll Rauch. Meine korinthische Wanne ging entzwei. Sie war nicht aus Marmor. Alles Schwindel. Meine heiligen Frösche gebraten. Mein Tempel brennt immer noch. Bestes Zedernholz. Mein Haus verbrannt. Meine Praxis verloren. Und vor meinem Weib will ich schweigen. Nicht einmal einen Keller habe ich mehr. Wer kommt denn da? Mitten auf dem Marktplatz. Ei, sieh doch. Der Esel. Der Esel des Antrax. Aus seinem abgebrannten Stall entwichen. Er ist schuld. Er ist der Verbrecher. Der Schurke. Der Gauner. Der Brandstifter. Auf ihn! Auf ihn! Auf ihn! Da! Da! Hack ihn! Tötet ihn! Steinig ihn! Zerreiß ihn! Ich will meinen Esel! Ich will meinen Esel! Erlaubt mir, meine Damen und Herren, erlaubt mir, bevor mich die Steine meiner Verfolger erreichen, bevor nun ihre Messer in meinen Leib fahren und ihre Hunde mich zerfleischen, dass ich, der Esel des Anthrax, der ich mit gesträubtem Fell angstvoll durch die Gassen der ausgebrannten Stadt Abdera galoppiere, immer mehr umzingelt, immer mehr verwundet. Erlaubt mir, wenn es auch ungewöhnlich ist, einen Esel reden zu hören, eine Frage an euch zu richten. Doch da ich ja gewissermaßen die Hauptperson dieser Erzählung bin, seid mir darob nicht böse und antwortet mir ehrlich und mit bestem Gewissen, wie ich nun unter den Geschossen eurer Brüder elend zugrunde gehe. War ich in dieser Geschichte der Esel? Der Prozess um des Esels Schatten von Friedrich Dürrenmatt. Es sprachen Struthion, Hans-Ernst Jäger, Anthrax, Wurm Krüger, Krobüle, Maria Landrock, Pelayas, Gisela Uhlen, Tüffis, Wolfgang Reichmann, Iris, Bruni Löbel, Telesia, Helen Vita und der Esel Hans Klarin in weiteren Rollen. Friedrich Maurer, Robert Michal, Horst Tappert, Joachim Tege, Lukas Ammann, Fritz Rasp, Leo Bardischewski, Paul Bürks, Walter Gnilka, Werner Hessenland, Erik Jelde, Jörg Schleicher, Siegfried Steiner, Adolf Ziegler und viele andere. Komposition Joachim Faber, Regie Otto Kurt. Produktion Bayerischer Rundfunk und Saarländischer Rundfunk 1964.